It's great to have you here this morning. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. I want to share something this morning that really is one of the most central values of our church. Möchte ich etwas aufzeigen, was eines der essentiellsten Werte unserer Gemeinde ist. And if someone asks you what makes CEG different, wenn euch jemand fragt, was macht den Unterschied in der CEG, maybe you would want to give them this tape. Dann möchtest du ihnen das vielleicht sagen. Okay. I want to show you. I'll start with showing you a slide. Ich werde euch jetzt etwas zeigen. We've been looking for different posters that we could make for a Jesus March. Also, wir schauen dann nach verschiedenen Posters aus, die wir für den Jesus March machen können. And someone sent me this one. Jemand hat mir das geschickt. Not because they liked it. Nicht weil sie es so sehr gemocht haben. Because they didn't like it. Weil sie haben es gesandt, weil sie es eben nicht mögen. Now, this is a Jesus March. Das ist der Jesus March. And these are our brothers and sisters. Das sind Brüder und Schwestern. Who love God. Die Gott lieben. And are going to say something to the community that they're going to march through. Ich werde etwas zu der Gemeinschaft sagen, die da marschieren wird. To unbelievers. Wir werden etwas sagen, nämlich Ungläubigen. To people in the gay community. Leuten von homosexuellen Gesellschaft und Geschäftsleuten, to politicians, und Politikern, to educators, und Erziehern, to teenagers, Teenagern, to alcoholics, und auch Alkoholikern, to prostitutes, zu Prostituierten, to criminals, und Kriminellen. They have an opportunity to say a message. Es gibt eine Möglichkeit, eine Botschaft zu übermitteln. And this is the message that they choose to say. Und das ist die Botschaft, die sie gewählt haben, weiterzugeben. Pray daily. Bete täglich. Go to church. Geh in die Kirche. Next slide. Look at it a little closer. If you had to say something to the politicians of Vienna, wenn du etwas den Politikern von Wien sagen möchtest, if you had one sign that you could have on television, wenn du ein Plakat haben könntest, das im Fernsehen gezeigt that wird, all of Austria would see, das in ganz Österreich gesehen würde, would it be one of these? Würde es eines dieser Plakate sein? Pray daily. Bete täglich. Go to church. Geh in die Kirche. Now there's nothing wrong with that. Da ist ja nichts Falsches dran. It's okay. It's okay. It's good. Es ist gut. And it's right. Und es ist richtig. But what's lacking here? Aber was fehlt hier? It's not life. Es ist spiegelt nicht das Leben wider. It's not life. Es ist, hat it's kein life Leben. For only for those who understand it. Das birgt nur Leben für die, die es ohnehin verstehen. But for those who don't, aber für die, die es nicht tun, it's death. Ist es Tod. I want to talk about this subject. Möchte über diesen Gegenstand sprechen. The difference between spiritual light and moral light. Den Unterschied zwischen geistlichem Licht und moralischem Licht. Let's go to the next slide. This is a slide. Das ist jetzt so ein. It's black. This is a slide. Ein schwarzer Bildschirm. Yeah, it's black. Very clear. Well, ganz it looks klar. A little blue because of schaut the TV. Dunkelblau aus. But it's supposed. It could be. Aber es yeah, sollte schwarz it's sein. Blue, black, whatever. Okay, next slide. No. All right. Now this is black and white. Das ist jetzt schwarz und right? weiß. Black and white. Everybody agrees it's black and white. Schwarz und weiß. Looks like a domino, right? Wie ein Dominostein. This is the way we often see things. Das ist, wie wir Dinge oft sehen. Things are black, things are white. Dinge sind schwarz oder weiß. And we're sure that they're black. Und wir sind sicher, dass sie schwarz sind. And then we're absolutely sure that they're white. Oder wir sind ganz sicher, dass sie weiß sind. We're so sure that things are white. Wir sind so gewiss, dass Dinge weiß sind. That we would pick up stones. Dass wir Steine aufheben würden. To kill a woman caught in adultery. Um eine Frau damit zu steinigen, die ihm beim Ehebruch ertappt wurde. Because things are so black, weil Dinge so schwarz sind and so white. Und so weiß. But Jesus would come, well, they would bring her to Jesus. Als Jesus kam, da brachten sie die Frau zu Jesus. And Jesus looked at them. Und Jesus sah sie an. After he got up off the ground. Nachdem er sich vom Boden erhoben hatte. And wrote something in the ground. Er schrieb da etwas auf den Boden and then he said these words, und er sagte folgende Worte. You who have no sin, der keine Sünde hat, cast the first stone. Werfe den ersten Stein. Because they had said to him, Moses says, weil sie hatten zu ihm gesagt, Moses sagt ja, to stone her. Dass man sie steinigen soll. What do you say? Was sagst du? You who have no sin, cast the first stone. der, der du keinen Stein, keine Sünde hast, wirf den ersten Stein. And he cut right through the black and white. Und er hat dieses Schwarz-Weiß-Denken genau durchgeschnitten. And brought in spiritual light. Und hat geistliches Licht hineingebracht. And everybody left. Und jeder verließ den Ort. Starting with the older, then the younger. Zuerst gingen die Älteren und dann die Jüngeren. Next slide. Oh, what's that color? Ah, was ist das für eine Farbe? I thought the other one was white. Ich dachte, das andere ist weiß. Ah, there's another kind of white. Da gibt's eine andere Schattierung von weiß. Let's go next slide. Zum nächsten. Now it doesn't look so white. Jetzt schaut's nicht mehr so ganz weiß aus. Actually, now the white that we thought was white is actually gray. Das, was wir dachten, das weiß ist, das ist eigentlich grau. Interesting. Interessant. And this is how our spiritual life is. So ist unser geistliches Leben. Moral light. Moralisches Licht. Is not spiritual light. Ist nicht geistliches Licht. But unless you put spiritual light next to it, you can't tell the difference. Aber solange du nicht das geistliche Licht daneben legst, kannst du den Unterschied nicht erkennen. If you put moral light next to darkness, it looks like light. Wenn du moralisches Licht neben die Dunkelheit stellst, dann schaut's aus, als ob's hell wäre. Okay. Do you get the point? Versteht ihr das? Moral light is light. Moralisches Licht ist Licht. But it's not spiritual light. Aber es ist nicht geistliches Licht. And it's very, very, very easy to confuse them. Und es ist sehr leicht, die beiden miteinander zu verwechseln. If you only see moral light, wenn man nur moralisches Licht sieht, you will believe it's spiritual light. Dann glaubt man, dass es geistliches Licht ist. In our own life. In unserem eigenen Leben nämlich. We think that something is right. Wir glauben, dass etwas richtig ist. But it's wrong. Aber es ist eigentlich falsch. Just because I'm right doesn't mean I'm right. Nur weil ich recht habe, heißt das nicht, dass es richtig ist. Just because I'm right doesn't mean I'm living in the truth. Nur weil ich recht habe, bedeutet das nicht, dass ich in der Wahrheit lebe. Just because something is true doesn't mean it's the truth. Nur weil etwas wahr ist, bedeutet es nicht, dass es die Wahrheit ist. The people, these guys wanted to stone the girl. Diese Menschen wollten die Frau steinigen. They even quoted from Moses. Sie haben sogar Mose zitiert. They quoted the law. Sie zitierten aus dem Gesetz. And Jesus cut right through it with spiritual light. Und Jesus hat da gerade durchgeschnitten mit dem geistlichen Licht. And he delivered the woman. Und er hat die Frau befreit. And then he said, "Go and sin no more." Und dann sagte er, geh und sündige hinfort nicht mehr. Spiritual light includes moral light. Spirituelles Licht inkludiert moralisches. But moral light does not necessarily include spiritual light. Aber moralisches Licht nicht unbedingt geistliches. Go to slide 7. The law has a purpose. The law has a purpose. Das Gesetz hat einen Zweck. We know that the law is good when used correctly. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht. For the law was not intended for people who do what is right. Aber das Gesetz war nicht für jene Menschen geschaffen, die wussten, was richtig ist. It is for people who are lawless and rebellious murderers. Sondern für Gesetzlose und Widerspenstige und Mörder. That's why we have police officers. Deswegen gibt's auch Polizisten. The purpose of police, if they do their job correctly, der Zweck der Polizei, wenn sie ihren Job richtig macht, is to protect us from the lawless. Uns von den Gesetzlosen zu bewahren. Sometimes when police become corrupt, manchmal, wenn die Polizei korrupt wird, then they're not protecting us, they're abusing us. Dann beschützen sie uns nicht, sondern missbrauchen uns. I was somewhere in Eastern Europe last year. Letztes Jahr war ich irgendwo in Osteuropa. And one of the people who came to the conference got a ticket. Und jemand, der da zur Konferenz kam, bekam einen Strafzettel. 200 Euro Ticket. 200 Euro Strafzettel. Do you know why? Wisst ihr warum? Because when he made the turn, he touched the solid line. He touched it. Weil als er in die Kurve fuhr, da hat er eine Linie berührt. And the police were waiting. Und die Polizei hat nur darauf gewartet. If anyone touches that line, they're going to give him a ticket. Wenn jemand da drüber fährt oder sie berührt nur, dann kriegt er einen Strafzettel. Totally unethical, totally corrupt. Völlig unethisch und korrupt. Why would they do this? Warum machen sie das? Because their boss, weil ihr Chef, says to them, sagt ihnen, if you don't bring in so much money, wenn ihr nicht so viel Geld da eintreibt, you will lose your job. Dann werdet ihr euren Job verlieren. They don't want to lose their job. Und die wollen ihn dann nicht verlieren. They got to figure out a way to give people tickets. So finden sie Wege heraus, wie sie den Leuten Strafzettel verpassen können. For the smallest, für die kleinste, allerkleinste Übertretung. Yeah. Sorry. transgression, they get the highest tickets. Für die kleinste Übertretung bekommen sie die höchsten Strafen. That's not what we're talking about. We're talking about the law. Aber darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über das Gesetz. In a good sense, the law is there to protect life. Das Gesetz ist da, um Leben zu bewahren. But the law can never give life. Aber das Gesetz selbst kann niemals Leben geben. Have you ever got an Anzeige? You know, something in the mail from the police? Habt ihr jemals eine Anzeige bekommen? Etwas, eine Post von der Polizei? And your wife says, "Oh my gosh, how much is it?" Und deine Frau sagt, ha, wie viel, oh Gott, wie viel geht's da? 50 Euro. 50 Euro. But listen. Aber hört mal zu. It's not a punishment. Da geht's nicht um eine Bestrafung. It's a reward. Es ist eine Belohnung. Dear Rob Prokop, lieber Rob Prokop, saw you driving so well. Ich habe gesehen, dass du so brav gefahren we're bist. We're just sending you 50 Euro. Wir überweisen dir jetzt 50 Euro. Has anyone ever got one of those? Hat jemand so einen Brief mal bekommen? Have you ever gotten pulled over by the police? Have you ever gotten pulled over by the police? Seid ihr jemals da von der Polizei so behandelt worden? You say, excuse me. Aha, gestoppt worden. Yeah. And they say to you, you say, have I done something wrong? Und du sagst, habe ich was falsch gemacht? No, exactly the opposite. Nein, genau das Gegenteil. You were driving so perfectly in the middle of the road. Wir sind ganz perfekt mitten auf der Straße gefahren. We just had to pull you over and tell you. Wir mussten dich nur anhalten und es dir sagen. Well done. Gut well gemacht. Done. Gut gemacht. Have a nice day. Schönen Tag noch. That's not why the police are there. Aber dafür ist die Polizei nicht da. They are there for one reason. Die sind aus einem Grund to protect us from lawlessness. Um uns von Gesetzlosigkeit zu beschützen. That's the purpose of the law. Das ist der Zweck des Gesetzes. Der Zweck des Gesetzes. But the law has no purpose among people who want to do good. Aber das Gesetz hat keinen Zweck unter Leuten, die Gutes tun wollen. Let's go to the next verse. 2 Corinthians 2, verse 14 through 16. 2 14 bis 16. I've kind of reduced it a little bit. Ich werde es jetzt etwas reduzieren. I think. But thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. And manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. Durch uns des süßen Geruches der Erkenntnis von ihm. That's the Christian life. Das ist das christliche Leben. It's supernatural. Es ist übernatürlich. God is manifesting himself through us. Gott manifestiert sich selbst durch uns. That's life. Das ist Leben. I met a girl yesterday at the baptism. Gestern habe ich beim Tauffest ein Mädchen getroffen. And she said, und sie sagte, last Sunday you spoke about the gay parade. Letzten Sonntag hast du da über diese Regenbogenparade gesprochen. And on that Sunday, und an diesem Sonntag, I brought my gay friend. Da habe ich meinen homosexuellen Freund gebracht. For the first time. Das erste and when Mal. I saw what you're talking about, I almost died. Und als ich hörte, was du da, worüber du da gesprochen hast, da bin ich fast gestorben. No, no. Why did I bring him on this Sunday? Und ich dachte, nein, warum habe ich ihn gerade an dem Sonntag gebracht? Oh my gosh, what's going to happen now? Oh my gosh, Gott, was passiert jetzt? What is he going to say? Was oh wird my er sagen? Goodness. Oh my meine goodness. Liebe Güte. Wow. But he liked the service. Aber er mochte den Gottesdienst. And they had a great conversation afterwards. Und wir hatten eine tolle Unterhaltung nachher. Because our services have to be about life. Weil unser Gottesdienst, der dreht sich um Leben. Not about being right. Wie steht's damit? Not about being right. Es geht nicht darum, Recht zu haben, oder? About life. Sondern um Leben. The moral law is about being right. Das moralische Gesetz, da geht's darum, richtig zu leben. The spiritual light is about life. Aber beim spirituellen Leben geht's, spirituellen Licht geht's um Leben. Say it again. Moral light is about being right. Beim moralischen Licht geht's darum, Recht zu tun. Spiritual light is about life. Aber beim geistlichen Leben geht es, beim geistlichen Licht geht es um Leben. Jesus said, "The words that I speak are spirit and they are life." Jesus sagt, die Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. God wants to work through us. Gott möchte durch uns arbeiten. That we are a sweet aroma of the knowledge of Him in every place. Und wir sind ein süßer Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort. For we are a fragrance of Christ to God. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Among those who are being saved and among those who are perishing, To the one an aroma of death to death, to the other an aroma from life to life. Und zwar unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Which means, und das bedeutet, that there are people who don't want God. Da gibt es Leute, die wollen nichts mit Gott zu tun That's haben. Ungodliness. They don't want God. Und das ist Gottlosigkeit. Sie wollen Gott gar And when nicht. They see the life of God in us or in you, und wenn sie das Leben Gottes in uns sehen, it is death to them. Dann ist es ihnen zum Tode. Because it brings them into the awareness of God that they do not want. Denn das macht ihnen diesen Gott bewusst, den sie ablehnen. But to those who want God, aber die, die Gott suchen, spiritual life is water to the soul. Da gibt es das geistliche Leben und das ist Wasser für ihre Seelen. And who is adequate for these things? Und wer ist denn dazu befähigt? Who can do this? Wer kann das tun? Who can just be spiritual? Wer kann denn einfach geistlich sein? Nobody. Niemand. It has to be God. Es muss Gott sein. God has to be the one. Gott muss der eine sein. Our life has to be a miracle every day. Unser Leben muss täglich ein Wunder sein. If it's not a miracle every day, wenn es nicht jeden Tag ein Wunder ist, we just drop down into moral light. Dann bewegen wir uns da einfach runter, einfach nur zum moralischen Licht hin. And we're a shade of white. Und wir sind dann nur so eine Schattierung and von we're Weiß. Happy, und da sind wir ganz glücklich. Because we're right. Weil wir ja recht sind. Right? Richtig. It's okay. I mean, I das don't okay. smoke, right? Ich rauche ja nicht, okay? I don't drink as much, right? Ich trinke nicht so viel, richtig? I work, I provide for my family, arbeite right? Und versorge meine Familie, nicht? I'm okay, right? Ich bin in Ordnung, oder? I'm a good guy. I mean, ich bin right? auch da ein Rechtschaffener, oder? Everything's right. Alles ist okay, alles in Ordnung. But it's not life. Aber das ist nicht Leben. We can fall out of life so easily. Wir können so leicht aus dem richtigen Leben herausfallen. We can invite a guest speaker. Wir können einen Gastsprecher einladen. And everything he says is right. Und alles, was er sagt, ist richtig. And you sit there and think. Und sitzt da und denkst. Yes, it's right. Ja, das ist richtig. But it's not life. Aber es bringt kein Leben. Why? Warum? Because the way you prepare is what comes out of you. Weil die Art, wie du dich vorbereitest, das ist das, was dann aus dir herauskommt. If you prepare your message to be right, wenn du deine Botschaft dazu vorbereitest, richtig zu liegen, then that's what you have. Dann ist es das, was rauskommt. But if you prepare your message to be life, aber wenn du deine Botschaft dazu vorbereitest, Leben zu bringen, ask any of the guys who speak up here. Da frag jeden, der hier herumspricht. How difficult it is to bring forth a message. Wie schwierig es ist, die Botschaft herüberzubringen. It's like having a baby. Es ist so wie eine Geburt. All the guys who speak up here, they say to me, I don't know how you can do this week after week. Alle Leute, die da herumstehen, fallweise, die sagen, ich weiß gar nicht, wie du das Woche für Woche machen kannst. Do you know that the most difficult thing in the preparation? Wisst ihr, was das Schwierigste ist in der Vorbereitung? Is not preaching what is right. Nicht das zu predigen, was eigentlich richtig erscheint, sondern das, was Leben ist. And you spend a few hours, you have a good message, und man verbringt einige Stunden und man hat dann eine gute Botschaft, but it doesn't touch you. Aber es berührt dich nicht. It's not life. Das ist, bringt kein it's Leben. All correct. It's all in the Bible. Es ist alles richtig, es ist alles aus der Bibel. I could teach this anywhere. Ich kann das irgendwo, jederzeit, überall but predigen. In this moment, it's not life. Aber in diesem Moment bringt das it kein doesn't Leben. Make my heart beat faster. Das bringt mein Herz nicht schneller zum it's Schlagen. Not what God wants for this moment. Das ist nicht, was Gott für diesen Augenblick beabsichtigt. Römer 8,11. The same spirit that raised Jesus from the dead. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, will quicken our bodies. Wird unsere Leiber erquicken. Means my heart's gonna beat a little faster. Und das macht, dass mein Herz etwas schneller schlägt. When God reveals himself to me, something's going to happen to my physical body. Wenn Gott sich mir selbst offenbart, dann passiert auch etwas mit meinem Leib. When God shows me something to speak on, my heart beats faster. Wenn Gott mir etwas aufzeigt, wenn er zu mir etwas spricht, dann schlägt mein Herz I know. Schneller. I got it. I got it. This weiß, is life. Verstehe. Yes. Das ist Leben, ja. Everything else was right, but this is life. Alles andere war richtig, aber das ist Leben. Now let's. Who's adequate for these things? Wer ist bereit für diese Dinge? None of us. Niemand ist fähig. Only God is. Nur Gott. Now go to the next slide. 2 Corinthians 3, next chapter. 2. Korinther 3, das nächste Kapitel. God, who also made us adequate as servants of a new covenant. Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes. Not of the letter, nicht des Buchstabens, but of the Spirit, sondern des Geistes. What does it mean, not of the letter? Was heißt denn das, nicht des Buchstabens? Now the Bible says. Die Bibel sagt. Well, the Bible says. Ah, die Bibel hat es uns auch gesagt. The Bible says. Die Bibel sagt. That's the letter. Das ist das Well, the Bible says. Der Buchstabe. Das was but die no Bibel life sagt. In it. You just want to manipulate somebody because the Bible says. Du möchtest jemand manipulieren und du sagst, ha, aber die Bibel sagt das so. Well, the Bible says, love your wife. Die Bibel sagt doch, liebe deine Frau. Bible says, submit to your husband. Die Bibel sagt, liebe deinen Mann. The Bible says, the Bible says, the Bible says. Die Bibel sagt, die Bibel sagt. Yeah, but you're using that. You are using that in an incorrect way. In einer unangemessenen Weise. Jesus said, the words that I speak are life. Jesus sagt, die Worte, die ich spreche, sind Leben. Hebrews 4:12. Hebräer 4:12. The word of God is quick and powerful. Das Wort Gottes ist rasch und kraftvoll. In another version it says it's alive. Und es lebt, ist lebendig. The word of God is alive. Das Wort Gottes ist lebendig. Powerful. Kraftvoll. It is sharper than any two-edged sword. Und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. And it can separate your soul from your spirit. Und es trennt Geist und Seele. And it can even reach to the motives of your heart. Und es kann auch die Motive deines Herzens offenlegen. Because it's a person. Weil es ist eine Person. It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. It's Jesus. He's speaking. Jesus, der spricht. It's alive. Es lebt. And that's the way that God intended His Word. Und das ist, wie Gott beabsichtigt hat, dass wir sein Wort verstehen. To be studied, to be read. Es studieren und lesen. Some people read the Bible to be right. Manche Leute lesen die Bibel, um das Richtige zu tun. They study the Bible like it's some biology book. Sie studieren die Bibel so wie ein Biologiebuch. Like it's a medical book. Oder ein medizinisches. Oh yeah, now I know. Now ja, I know. Jetzt, yeah. Jetzt weiß ich's. Oh, I know what I'll say to jetzt him. Jetzt weiß ich, was ich dann sagen werde. I know I'm right. You see, I'm right. They're wrong. Ich liege richtig. Und wait till I see that guy again. Ich liege richtig und der liegt falsch und ich warte nur drauf, den wiederzusehen. Oh, I got it now. Boy, jetzt verstehe I love this. Ich I liebe love das, was da gestimmt. I can't come now. I'm studying my Bible. Ich kann jetzt, habe jetzt keine Zeit, muss jetzt meine Bibel studieren. My husband, he's so godly. He loves his Bible. Oh, mein Gott, der ist so Gott gefällig. Er liebt seine Bibel. Oh, what a verse! What a verse! Oh, I'll just show Vers. That guy. Oh, yeah. Wunderbar. Right. Jetzt werde ich es dem zeigen. Oh man, this is great. Das ist Thank großartig. You, Jesus. Danke, Jesus. Yeah. And it all looks so spiritual. Und das schaut ja alles so geistlich it's aus. It's all white. Das ist alles weiß. But it's not really white. Aber es ist nicht wirklich weiß. It's just moral. Light. Es ist nur moralisches Licht. There's not a drop of spiritual energy in it. Nicht ein Tropfen von geistlicher Energie drinnen. It's of the letter, but not of the spirit. Einfach nur aus dem Buchstaben heraus, aber nicht vom For Geist. The letter kills, weil der Buchstabe tötet. But the spirit gives life. Aber der Geist macht lebendig. And this person is studying the Bible to kill someone. Und diese Person, die studiert die Bibel, um dann jemanden zu töten. To win a debate. Eine Debatte zu gewinnen. To prove that they're theologically correct. Zu beweisen, dass sie theologisch recht haben. There's nothing wrong with debating. Es ist nichts falsch daran, Debatten zu But führen. You can debate in the spirit of God. Aber man kann auch im Geist Gottes and sprechen. Esteeming one another better. Und dann jemand andere, einander wertschätzen. Go to the next verse. Look at this, Galatians 6:1. Galater 6:1. If anyone is caught in any trespass, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, you who are moral, ihr, die ihr geistlich seid, no, you who are spiritual, I was making a, also die, yeah. Die ihr moralisch sein, yeah, now it says, it actually aber says, eigentlich heißt ihr, die ihr geistlich seid, you who are moral, restore such a one in the spirit of meekness, also ihr, die ihr moralisch seid, no, ihr, spiritual, no, I'm sorry, read it again, okay. If anyone who is caught in any trespass, you who are spiritual, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die ihr geistlich seid, restore such a one in the spirit of meekness. Dann stellt einen solchen mit dem Geist der Sanftmut wieder her. Each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Und jeder gebe sich selbst acht, dass ihr nicht auch versucht werdet. Meekness is a fruit of the spirit. Sanftmut ist die Frucht eines Geistes. It means I don't need to be right. Das heißt, ich muss nicht recht haben. I want to help you. Ich möchte dir helfen. Listen to some comparisons. Hört euch mal einige Vergleiche an. Moral Light says this. Moralisches Licht sagt Folgendes. We are good. Wir sind gut. We are better than you. Ich bin besser als du. That's what we think. Das ist, wie wir denken. I'm good. Ich bin gut. I'm better than him. Ich bin besser als er. We don't say it, but we think it. Wir sagen es vielleicht nicht, aber wir denken es. Spiritual light says this. Geistliches Licht sagt Folgendes. It's not that I'm good. Es geht nicht darum, dass ich gut bin. I'm just loved. Ich bin geliebt. And I'm better than I was. Und ich bin jetzt besser, als ich war. See the difference? It's such a big difference. Seht ihr den Unterschied, diesen großen Unterschied? It's like night and day. Es ist so wie Tag und Nacht. I'm doing good. Ja, ich tue Gutes. I'm better than that. Ich bin besser als die. How about this? I'm loved. Wie steht's mit dem? Ich bin geliebt. I'm doing better than I was. Und jetzt bin ich besser als früher. How about that as a sign in the Jesus March? Und wie mit Folgendem als Plakat beim Jesusmarsch. I'm loved by God. Ich bin von Gott geliebt. I'm doing better than I was. Und jetzt geht es mir besser als früher. Or should we march with "We are good"? Oder sollen wir mit folgendem Plakat marschieren: Wir sind gut. God is good. Gott ist gut. And we are good. Wir sind gut. Like we could say such moral things. Wir können so moralische Aussagen machen. But it would be salt in people's eyes. Aber das wäre wie Salz in den Augen der Menschen. And we would say, you see, it's death to them. It's death to them. Und wir würden dann sagen, ha, jetzt sieht man ja, das ist Tod für sie. No, it's death to us too. Nein, es ist auch für uns Tod. It's not spiritual light. Es ist nicht geistliches Licht. Because the people who want God are experiencing death. Die Menschen, die Gott wollen, die erfahren dass sie tot sind. Let's go a little further. For it's God. Weil es ist Gott. This is our ministry. Das ist unser Dienst. This is our life. Das ist unser Leben. This has to be the most central value of our church. Das muss der allerwichtigste Wert unserer Gemeinde sein. For it's God. Weil es ist Gott. We are ministers of the new covenant. Wir sind Diener des neuen Bundes. And this is what we minister. Und das ist der Dienst, den wir vollbringen. For it's God. Denn es ist Gott. We have to be really careful and catch ourselves. Wir müssen wirklich vorsichtig sein und uns selbst beobachten. We counsel a teenager. Wenn wir zum Beispiel einen Teenager, he's in medical school or in regular school. He's having trouble. Er hat Schwierigkeiten. And we say, you know, you can do it. You can do it. Wir sagen, du kannst es schon. Du kannst es machen. I believe in you. You can do it. Ich glaube, dass du es kannst. Wow, thank you for that. Du wirst es zusammenbringen. Encouragement. That was so. Danke für diese Ermutigung. Great. Das war großartig. I think. Denke ich. How about this? Oder wie ist mit Folgendem? Even if you think you can't do it. Selbst wenn du denkst, dass du es kannst. God can do it. Selbst wenn du denkst, du kannst es nicht tun, kann Gott es tun. Even if you think you can't do it, God can do it. Selbst wenn du denkst, du kannst es nicht, Gott kann es. If you believe this is God's will, God can do it through you. Wenn du glaubst, dass es Gottes Wille ist, dann kann es Gott durch dich tun. Spiritual light. Geistliches Licht. Or moral light. Oder moralisches Licht. Moral light sounds so impressive. Moralisches Licht, das klingt so beeindruckend. This woman was found in adultery. Diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Moses says to stone her. Moses sagt, sie zu steinigen. If that's not impressive, then what is? Wenn das nicht beeindruckend ist, was dann? You guys believe in the Bible? Burschen, glaubt ihr an die Bibel? We follow Moses. Wir folgen doch Moses. And pick up your stones. Dann hebt doch die Steine auf. And let's be spiritual. Lasst uns geistlich sein. Is that spiritual? Ist das geistlich? And then they drag her over to Jesus. Und dann wird sie zu Jesus gebracht. Throw her down. Und wird dort niedergeworfen. Master. Herr. Moses says to stone her. Moses sagt, dass wir sie steinigen sollen. What do you say? Was sagst denn du? So proud, so arrogant. So stolz und arrogant. So despising people. Und so menschenverachtend. And Jesus cuts through. Und Jesus schneidet dadurch. With spiritual light. Mit spirituellem Licht. How can we discern? Wie können wir unterscheiden? That we are actually living in moral light. Dass wir nicht im moralischen Licht leben. How can we discern that we are actually living in moral light? Wie können wir das erkennen, dass wir tatsächlich so in diesem moralischen Licht nur leben? Do you know how? Wisst ihr wie? It's very simple. Sehr einfach. Moral light always, always, always leads to pride. Moralisches Licht führt immer, immer zu Stolz. And moral light always, always, always thinks it's better than others. Moralisches Licht denkt immer, immer wieder, ich bin besser als andere. And it doesn't matter how awesome our theology is. Und es spielt keine Rolle, wie großartig unsere Theologie and ist. How awesome our church experiences. Wie großartig unsere Erfahrungen in der Gemeinde sind. If we're looking down at other people, wenn wir auf andere Menschen hinunterschauen, and we think we're better, und denken, wir sind besser, it's moral light. Dann ist das nur moralisches Licht, and it's not spiritual. Und kein geistliches. Because a person who's living in spiritual light, weil eine Person, die im geistlichen Licht lebt, recognizes that it came from God. Erkennt, dass das von Gott kommt. And when it comes from God, there's no room to boast. Und wenn es von Gott kommt, dann gibt es keinen Platz, sich selbst zu rühmen. This is it. This is such a powerful message. Das ist eine ganz kraftvolle Botschaft. It's God. Es ist Gott. But we're out of time. I'd like you to take a moment. Ich möchte, dass ihr euch einen Augenblick Zeit nehmt. Turn to the person next to you. Und wendet euch der Person neben euch zu. And take a moment and explain to them. Nehmt einen Augenblick Zeit und erkläre, you would like to apply this week. Wie du das diese Woche anwenden möchtest. Can you do that? Können wir das jetzt machen? Think about it. Denkt mal nach. Take a moment. Okay. Nehmt euch einen Augenblick Zeit. Have a nice conversation. We'll be right back. Und habt ein gutes Gespräch miteinander. Nice talk. Habt ihr ein gutes Gespräch gehabt? You can continue the talk after service. Nach dem Gottesdienst könnt ihr weitersprechen. That's great. Could you imagine if we really, really purposed? Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir wirklich, wirklich beabsichtigen würden, in unserem Leben zu unterscheiden, was moralisch ist und was geistlich ist. In the way that we interacted with each other. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. It would be unbelievable. Das wäre doch unglaublich. I'm guessing that most of what we think is spiritual is just moral. Ich denke mir, dass das meiste, was wir glauben, das geistlich ist, nur moralisch ist. I'm guessing way over 50%, way ich denke, over 70%. Sicher mehr als 50 oder mehr als 60%. And we're just cruising in the moral, but it's not spiritual. Und wir segeln dann nur so im Moralischen, aber es ist nicht geistlich. It's just not life. It's, es ist nicht Leben. Life is joy and peace. Leben ist Frieden und Freude. In the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. Next week we're going to start on the series of serving. Nächste Woche werden wir mit einer Serie beginnen über das Dienen. Ministry. Ministry. And this is the heartbeat of ministry. Das ist der Herzschlag des Dienens. Because so much ministry can just be done in moral light. Weil so viel Dienst kann nur in diesem moralischen Licht getan werden. If you want to help us as ushers, we could use ushers. Wenn ihr uns helfen wollt als Ordner, ja, wir benötigen welche. When Mary and I were in the States, our church had the most organized usher team. It was unbelievable. Als Mary und ich in den USA waren, da hatte unsere Gemeinde das ganz unglaublich organisierte. We had so many ushers. I mean, every seat in the church was. They were so kind. They were walking up and down the aisle. Everybody knew who they were. Diese Ordner sind immer auf und ab gegangen und sie haben genau gewusst, wer wo sitzt. We have a lot of extra seats here, but nobody can find them. Und wir haben eine Menge Zusatzplätze, leere da, aber manche Leute finden sie nicht. And then they don't come back, 'cause they said there wasn't a seat. Und dann gehen sie und sagen, ja, da war ja kein Platz. But there actually was 20 or 30 empty seats. Aber tatsächlich hat es 20, 30 leere gegeben. If you want to help us with being an usher, we'd love to have you. Wenn ihr uns helfen wollt, Ordner zu sein, mein Welcome Team, dann würden wir uns darüber freuen. It's an opportunity. Ist eine Gelegenheit, to share life with somebody. Leben mit jemandem zu teilen. Okay, you want to say something? What's that? Okay. If you're here this morning, you've never given your heart to Jesus. Und wenn du heute Morgen da bist und dein Herz niemals Jesus übergeben hast, he loves you. Er liebt dich. He knows you. Er kennt dich. He's alive. Er lebt. He wants to be a part of your life. Er möchte ein Teil deines Lebens sein. It all begins with a simple prayer. Und alles beginnt mit einem einfachen Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse my sin. Reinige mich von Sünden through Jesus. Durch Jesus. Jesus died on a cross in your place, in my place. Jesus ist am Kreuz gestorben, an deiner Stelle, an meiner Stelle. Moral light says this. Moralisches Licht sagt Folgendes. Jesus died for me. Jesus starb für mich. And if I'm good, I'll go to heaven. Und wenn ich dann gut bin, dann werde ich in den Himmel kommen. That's moral light. Das ist moralisches Spiritual Licht. Light. Geistliches Licht. Jesus died for me. Jesus starb für mich. Because I couldn't be good. Weil ich nicht gut sein kann. And by his grace. Und durch seine Gnade. Through faith. Durch Glauben. I can go to heaven. Kann ich in den Himmel kommen. That's spiritual light. Das ist spirituelles Licht. If you want to ask Jesus into your life. Wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest. If you're a Christian and you want Jesus back in your life. Oder wenn du Christ bist und Jesus wieder in dein Leben einladen möchtest. Pray with me. Dann bete mit mir. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Can you pray that? Kannst Jesus, du das beten? Come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Jesus, I'm a Christian. Jesus, ich bin Christ. I've been far from you. Und ich habe mich weit von dir entfernt. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. Fill me with life. Fülle mich mit Leben. With life. Mit Leben. Deliver me. Befreie mich. From moral light. Von moralischem Licht. Deliver me unto spiritual light. Und bring mich in das geistliche Licht. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would just like to share one verse with you. I think there are people here who might need this verse. Ich möchte euch nur einen Vers sagen und ich denke, es sind Menschen da, die das zuerst benötigen. Okay, it's Jeremiah 29. Jeremia 29. And it says, "For I know the thoughts that I have towards you." Weil ich kenne die Gedanken, die ich über dich habe. Thoughts of peace. Gedanken des Friedens. And not of harm. Und nicht des Verletzens. Thoughts des Zornes, of peace. Gedanken des Friedens. And not of disaster. Und nicht der Probleme. Nicht Unheil. Und nicht des Unheils. And this is God's heart towards you. Das ist Gottes Herz dir gegenüber. He has thoughts of peace for your future. Er hat Gedanken des Friedens über deine Zukunft. And not of harm. Und nicht etwas, was dich verletzen würde. So today, begin to trust him again, brand new. Also heute, setz dein Vertrauen neu auf ihn. He loves you. Er liebt dich. He loves you. Er liebt dich. He has a plan for you. Er hat einen Plan für dich. Jesus, I want to pray for those here who have been disappointed, disillusioned. Herr, ich möchte für die, die heute da sind, beten, die enttäuscht oder desillusioniert wurden. Because of life. Wegen des Lebens. And Jesus, we know that you mean all things for our good. Und Jesus, wir wissen, dass du alles für uns zum Guten meinst. But we live in a fallen world. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. And there is the enemy. Und da ist der Feind. And he is the author of all sickness and of all wars and all that is evil. Er ist der Urheber aller Krankheiten und der Kriege und von all dem, was böse ist. And just living in this fallen world. Und wir leben einfach in dieser gefallenen Welt. But God, that is not your desire for us. Aber Gott, das ist nicht das, was du dir für uns wünschst. And yet you will use all of those things to bring us to a place where we learn to trust you. Und doch benutzt du all diese Dinge, um uns an einen Ort zu bringen, wo wir dir vertrauen. And if you're here today and you are in that place, then wenn du heute da bist und du bist an diesem Ort, then just again take his hand. Dann wiederum nimm seine Hand. And trust him. Und vertrau ihm. He is all loving. Er ist liebend. And he is all good. Und er ist völlig gut. And he wants the very, very best for you. Und er möchte für dich das Allerbeste. And Jesus, I pray that we could really take this message to heart today. Und Jesus, ich bete, dass wir uns wirklich diese Botschaft zu Herzen nehmen. That we would not be ministers of death, but we would be ministers of life. Dass wir nicht Diener des Todes sein würden, sondern Diener des Lebens. And that when people come in contact to us, they would their spirits would get lighter. Und dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, dass ihr Geist leichter sein würde. And Father, I pray that you would give each one of us meekness. Vater, ich bete, dass du jedem von uns Sanftmut gibst. That we would speak the truth. Dass wir die Wahrheit aussprechen. But in love. In Liebe. Thank you, Jesus, for putting a guard on our mouths. Danke, Herr Jesus, dass du einen Wächter vor unseren Mund stellst. That's in Psalm 144. Psalm 144 lesen wir das. Put a watch over my mouth that I might not sin. Achte über meinen Mund, damit ich nicht Sünde spreche. But Lord, let our words be words of encouragement and of life. Herr, lass unsere Worte der Ermutigung des Lebens sein. And even if there's correction, let it be done in love and in humility. Und auch wenn wir korrigieren, lass es in Liebe und in Demut geschehen. We thank you, Father. Wir danken dir, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.